Wien 2, Konradgasse 1, letzter Wohnsitz von Chaye Nichtern. Meine Großmutter Clara Chaye Bader Nichtern lebte in Wien bis zum 9. Juni 1942, als sie mit dem Transport Nummer 26 nach Malitrostinetz geschickt wurde, wo die Nazis sie am 15. Juni 1942 ermordeten. Ihr letzter bekannter Wohnsitz war Wien 2, Konradgasse 1, Tür 17. Ich habe nicht viel über meine Großmutter gewusst, weil meine Mutter nie viel darüber sagte, was in Wien geschehen war. Immer wenn ich versuchte, sie dazu zu bringen, über ihre Mutter zu sprechen, wurde sie sehr aufgeregt und das Gespräch endete. Mehr über meine Großmutter habe ich aus Übersetzungen der Briefe erfahren, die meine Großmutter meiner Mutter von 1938 bis 1941 schickte, nachdem meine Mutter emigriert war. Ich entdeckte die Briefe unter den Sachen meiner Mutter, nachdem ich von einer Reise nach Wien zurückgekehrt war. Die Briefe erzählten mir viel über meine Großmutter. Ich habe immer gedacht, dass meine Mutter eine sehr liebe und verständnisvolle Person war. Ich weiß jetzt, warum meine Mutter so ein guter Mensch war. Aus den Briefen wurde mir klar, dass meine Großmutter meine Mutter sehr beeinflusst hatte. Die übersetzten Briefe zeigten, dass meine Großmutter eine liebevolle, großzügige und rücksichtsvolle Person war, die immer an andere dachte, immer hoffnungsvoll war, obwohl ihre Lage in Wien sich von Tag zu Tag verschlechterte und obwohl sie wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Ich verstehe nun, was für ein schwerer Verlust es für mich und meine Familie ist, meine Großmutter nicht gekannt zu haben. Ich hoffe, dass ich durch diese Steine die Erinnerung an sie lebendig halten kann. Wenn jemand hier an ihrem Stein vorbeikommt und ihren Namen liest, dann ist es mir gelungen. Irv Adler, Fort Wayne, Indiana.